Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten. Die Gespräche zwischen den führenden Persönlichkeiten der tschechoslowakischen und der sowjetischen kommunistischen Partei im ostslowakischen Grenzort Schwarzau an der Theiß sind heute nach viertägiger Dauer zu Ende gegangen. Der Disput zwischen den Reformern in Prag und ihren Kritikern aus Moskau und anderen kommunistischen Parteien, die den Warschauer Brief an Prag gesandt hatten, wird jedoch weitergehen. In einem in Moskau und Prag veröffentlichten Kommuniqué über die tschechoslowakisch-sowjetischen Beratungen wird angekündigt, dass Vertreter der KPÇ und der kommunistischen Parteien der Sowjetunion, Bulgariens, Polens, Ungarns und der DDR am Sonnabend in der slowakischen Hauptstadt Pressburg zu weiteren Besprechungen zusammenkommen werden. Im Einzelnen heißt es in dem tschechoslowakisch-sowjetischen Kommuniqué weiter: Auf dem Treffen sei ein umfangreicher kameradschaftlicher Meinungsaustausch über beide Seiten interessierende Fragen und über die Situation in den beiden Ländern geführt worden. Die Begegnung habe in einer Atmosphäre völliger Freimütigkeit, Offenherzigkeit und gegenseitigen Verständnisses stattgefunden. Ihr Ziel sei es gewesen, nach Wegen für eine weitere Entwicklung und Stärkung der traditionell freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Parteien und Völkern zu suchen, beruhend auf den Prinzipien des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus. Schließlich wird mitgeteilt, dass die genannten anderen vier Parteien dem Treffen in Pressburg zugestimmt haben. Unerwähnt bleibt in dem bisher vorliegenden Text des Kommuniqués, ob in den tschechoslowakisch-sowjetischen Gesprächen eine Annäherung in grundsätzlichen politischen Streitfragen erzielt werden konnte, durch die die Spannungen im Verhältnis zwischen Prag und Moskau sowie anderen Mitgliedern des Warschauer Vertrages entstanden waren. Für den Verlauf des Abends wurde eine Rundfunkansprache des tschechoslowakischen Staatsoberhauptes Svoboda angekündigt.